rette meine Seele an einem Sonnentag im Feuersturm der Worte, die du sagst. Jedes Wort, das du benutzt, ist wie der Wind. Ein alter Mann, der tanzt mit einem jungen Kind. Ich kam an diesen Ort in einer Winternacht. Jetzt kämpfe ich mit dir um eine Form von Macht. Ich halt die Welt für dich an. Das ist alles, was ich für dich tun kann. Soziale Beziehungen in jeder Ecke dieser Stadt. Kein Bekenner schreiben, wer das erfunden hat. In einer zufälligen Welt, in einem Terrarium, mit einer künstlichen Sonne im Laboratorium und einer gegebenen Population und dem Naturgesetz und evoluierter Moral und natürlich Sex. Ich halt die Welt für dich an. Das ist alles, was ich für dich tun kann. Das ist die Schönheit des Lebens, versteckt in jedem Moment. Tauche ein und genieße es, bis deine Hoffnung verbrennt. Das ist deine Erschaffung. Scheiß auf Wiedergeburt. Das hier jetzt ist dein Leben. Es gibt keinen anderen Ort. Körper und Seele, brich sie niemals in zwei. Lebe dein Leben jetzt, morgen ist es vorbei. Ich halt die Welt für dich an. Das ist alles, was ich für dich tun kann.